Das Wort, welches an Jeremia von Seiten Jahwes erging im 10. Jahre Zedekias, des Königs von Juda, das ist das 18. Jahr Nebukadrezars. Damals belagerte das Heer des Königs von Babel Jerusalem, der Prophet Jeremia aber lag im Wachthofe, der zum Palaste des Königs von Juda gehörte, gefangen. Zedekia, der König von Juda, hatte ihn nämlich gefangen gesetzt, indem er ihm vorwarf, warum weissagst du denn, so spricht Jahwe, fürwahr, ich will diese Stadt in die Gewalt des Königs von Babel überliefern, dass er sie einnehme, und Zedekia, der König von Juda, soll den Händen der Chaldäer nicht entrinnen, sondern wird ganz gewiss in die Gewalt des Königs von Babel überliefert werden und er wird von Mund zu Mund mit ihm reden und Auge in Auge ihn sehen, und zwar nach Babel wird er Zedekia führen, und da selbst soll er bleiben, so lange, bis ich mich seiner wieder annehme. Ist der Spruch Jahwes. Wenn ihr also mit den Chaldäern kämpft, so werdet ihr keinen Erfolg haben. Und Jeremia sprach, das Wort Jahwes ist an mich ergangen folgendermaßen, bald wird Hanamel, der Sohn deines Oheims Salom, zu dir kommen, dir zu sagen, kaufe meinen Acker in Anatot, denn dir steht das Recht der Einlösung zu, dass du ihn kaufest. Und es kam mein Vetter Hanamel, wie Jahwe vorausgesagt, zu mir in den Wachthof und sprach zu mir, kaufe doch meinen Acker in Anatot, welches im Stammlande Benjamin liegt, denn dir steht das Erbrecht und das Recht der Einlösung zu, kauf ihn dir. Da erkannte ich, dass es Jahwes Wort war, kaufte den Acker von meinem Vetter Hanamel und wog ihm das Geld dar, 7 Goldsekel und 10 Silbersekel. Dann schrieb ich den Kaufvertrag auf ein Blatt, siegelte ihn und nahm Zeugen hinzu und wog das Geld mit der Waage dar. Sodann nahm ich den gesiegelten Kaufbrief und übergab den Kaufbrief an Baruch, den Sohn Nerias, des Sohnes Mahasejas, in Gegenwart meines Vetters Hanamel und in Gegenwart der Zeugen, die den Kaufbrief unterschrieben hatten, in Gegenwart aller Judäer, die sich im Wachthofe aufhielten, und wies in ihrer Gegenwart Baruch an, so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, nimm diese Briefe, diesen gesiegelten Kaufbrief und diesen offenen Kaufbrief, und lege sie in ein Tongefäß, damit sie geraume Zeit erhalten bleiben. Denn so spricht Jahwe der Herrscharen, der Gott Israels, es sollen dereinst wieder Häuser und Äcker und Weinberge in diesem Lande gekauft werden. Und nachdem ich Baruch, dem Sohn Nerias, den Kaufbrief übergeben hatte, betete ich folgendermaßen zu Jahwe, ach, Herr Jahwe. Fürwahr, du hast den Himmel und die Erde durch deine große Macht und durch deinen ausgereckten Arm geschaffen, für dich ist kein Ding unmöglich. Der du Tausenden Gnade erweisest und die Verschuldung der Väter in den Schoß ihrer Kinder nach ihnen heimzahlst, o großer, gewaltiger Gott, des Name Jahwe der Herrscharen ist, groß an Rat und mächtig an Sett, du, dessen Augen über allen Wegen der Menschenkinder offen stehen, dass du einem jeden nach seinem Wandel und gemäß den Früchten seiner Taten vergiltst, der du Zeichen und Wunder gewirkt hast in Ägypten und bis auf den heutigen Tag, sowohl an Israel wie an den Menschen überhaupt, und dir einen Namen gemacht hast, wie es heute der Fall ist. Und du führtest dein Volk Israel aus Ägypten hinweg unter Zeichen und Wundern und mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm und mit großem Schrecken und gabst ihnen dieses Land, dessen Verleihung an sie du ihren Vätern zugeschworen hattest, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Als sie aber hereingekommen waren und es in Besitz genommen hatten, da gehorchten sie deinen Befehl nicht, noch wandelten sie nach deinem Gesetze, taten nichts von dem, was du ihnen zu tun geboten, da ließest du ihnen all dieses Unheil zustoßen. Schon reichen die Wälle bis an die Stadt zu ihrer Eroberung, und die Stadt ist der Gewalt der Chaldäer, die sie belagern, infolge des Schwerts und des Hungers und der Pest überliefert, und was du angedroht hattest, ist geschehen, und du hast es vor Augen. Und doch sprachst du, Herr Jahwe, zu mir, kaufe dir den Acker für Geld und nimm Zeugen hinzu. Während doch die Stadt der Gewalt der Chaldäer überliefert ist. Da erging das Wort Jahwes an Jeremia folgendermaßen, fürwahr, ich bin Jahwe, der Gott alles Fleisches, ist wohl für mich irgendetwas unmöglich. Darum so spricht Jahwe, fürwahr, ich will diese Stadt in die Gewalt der Chaldäer und in die Gewalt Nebukadrezars, des Königs von Babel, überliefern, dass er sie einnehme, und die Chaldäer, die diese Stadt belagern, werden eindringen und diese Stadt anzünden und niederbrennen, auch die Häuser, auf deren Dächern sie dem Baal geräuchert und anderen Göttern Trankopfer gespendet haben, um mich zum Zorne zu reizen. Denn die Israeliten und die Judäer pflegten von Jugend auf nur das zu tun, was mir missfällig war, denn die Israeliten reizten mich ohne Aufhören durch die Machwerke ihrer Hände zum Zorn, ist der Spruch Jahwes, ja, ein Anlass zum Zorn und zum Grimm war mir diese Stadt von der Zeit an, da man sie erbaute, bis auf den heutigen Tag, so dass ich sie mir aus den Augen schaffen muss, wegen all der Bosheit der Israeliten und der Judäer, die sie verübt haben, um mich zum Zorne zu reizen, sie, ihre Könige, ihre Oberen, ihre Priester und ihre Propheten und die Männer von Juda und die Bewohner Jerusalems. Sie kehrten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht und, obwohl man sie unermüdlich immer wieder belehrte, hörten sie dennoch nicht, dass sie Zucht angenommen hätten. Vielmehr stellten sie ihre Scheusale selbst in dem Tempel auf, der nach meinem Namen genannt ist, um ihn so zu verunreinigen. Sie erbauten die Baalshöhen im Tale Ben Hinnom, um ihre Söhne und ihre Töchter dem Melech zu verbrennen, was ich ihnen nicht geboten habe, und was mir nicht in den Sinn gekommen ist, dass sie solche Gräuel verüben sollten, um Juda zur Sünde zu verführen. Und nun, darum spricht also Jahwe, der Gott Israels, in Betreff dieser Stadt, von der ihr sagt, sie sei durch das Schwert und durch den Hunger und durch die Pest der Gewalt des Königs von Babel überliefert, fürwahr, ich will sie aus allen Ländern, wohin ich sie in meinem Grimm und mit heftigem Grolle verstoßen habe, sammeln und an diesen Ort zurückbringen und daselbst in Sicherheit wohnen lassen. Dann sollen sie mein Volk, und ich will ihr Gott sein und will ihnen einerlei Sinn und einerlei Wandel verleihen, dass sie mich alle Zeit fürchten, ihnen und ihren Kindern zum Heile. Und ich will einen immerwährenden Bund mit ihnen schließen, dass ich mich mit meinen Wohltaten nie von ihnen abwenden will, und will ihnen Furcht vor mir ins Herz legen, dass sie nicht von mir weichen. Vielmehr werde ich meine Wonne an ihnen haben, dass ich ihnen Gutes tue, und will sie einpflanzen in dieses Land in Treue, von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Denn so spricht Jahwe, wie ich über dieses Volk all die schwere Unheil gebracht habe, so bringe ich auch über sie all das Gute, das ich ihnen verheiße, und man wird wieder Äcker kaufen in diesem Lande, von dem ihr sagt, eine Einöde ist, ohne Menschen und Vieh. In die Gewalt der Chaldäer ist überliefert. Man wird Äcker für Geld kaufen und Kaufbriefe schreiben und Siegeln und Zeugen hinzunehmen, im Lande Benjamin wie in der Umgebung Jerusalems und in den Städten Judas und in den Städten auf dem Gebirge und in den Städten in der Niederung und in den Städten des Südlandes, denn ich werde ihre Gefangenen heimführen. Ist der Spruch Jahwes.